Noch ehe der Bundeswirtschaftsminister vor die Kameras und Mikrofone eilen konnte, hat ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel bereits deutlich gemacht, dass Arcandor nicht auf Staatshilfe aus dem Sonderbürgschaftsprogramm der Bundesregierung, dem sogenannten Deutschlandfonds, hoffen darf. Nach unseren Informationen hatte Arcandor Schwierigkeiten, bereits vor dem 1. Juli 2008, dem Stichtag, ab dem Beihilfen zur Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise gegeben werden dürfen, hieß es dazu in Brüssel. Dem konnte und wollte Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg nicht widersprechen. Mit der Einschätzung der Europäischen Kommission fällt ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Weges in den Deutschlandfonds weg. Es gibt auch an anderen Stellen sehr kritische Nachfragen, was die Stabilität, auch die Zukunftsfestigkeit des Konzeptes anbelangt, das uns vorgelegt wurde. Andere Beihilfen schloss zu Guttenberg zwar grundsätzlich nicht aus, doch seine Skepsis war unüberhörbar. Dazu zählt unter anderem die sogenannte Rettungsbeihilfe, die auch wiederum einer europäischen Notifizierung bedürfte. Diese Rettungsbeihilfe ist allerdings an sehr strenge Kriterien geknüpft, unter anderem an einen vergleichsweise drastischen Kapazitätsabbau. Das wäre auch mit einem sehr hohen Arbeitsplatzabbau verbunden. Immerhin gab der Baron aus Bayern, wie der Wirtschaftsminister bei der SPD inzwischen genannt wird, heute nicht den Marktradikalen, wie gestern noch vor der arbeitgebernahen Initiative Soziale Marktwirtschaft. Wir wollen und wir werden weiterhin den Fortgang dieses Unternehmens so konstruktiv, so klar und im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begleiten. Und man darf natürlich auch weiterhin im Blick behalten, dass es möglicherweise auch Investoren oder Interessenten gibt, die eine andere Lösung anstreben. Und auch das wollen wir, soweit es unsere Möglichkeiten zulassen, kreativ mitbegleiten. Einen guten Rat, wie er es nannte, gab bei dieser Gelegenheit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Das Nein aus Brüssel schließe Arcandor von anderen Beihilfen und staatlichen Restrukturierungsmaßnahmen nicht aus. Allerdings müssten auch diese von Brüssel genehmigt werden. Belassen wir es erstmal bei einem objektiven und auch bei einem vorurteilsfreien Prüfungsverfahren. Und jede öffentliche Vorabfestlegung halte ich für falsch. Wir wissen, es gibt eine Reihe von Großaktionären, die, wie ich glaube, nach wie vor in der Verantwortung sind. Es geht um die Frage, welche Sicherheiten bereitgestellt werden könnten. Es geht um die Frage, ob es noch Vermögensteile gibt, die gegebenenfalls veräußert werden könnten oder ob die verpfändet sind. Dies sind alles Fragen, die geprüft werden müssen. Und ich bin eher bekümmert darüber, wie viele Vorabfestlegungen es gibt. Nach dem Bürgschaftsausschuss des Wirtschaftsministeriums, der heute getagt hat, soll sich der sogenannte Lenkungsausschuss des Deutschlandfonds am kommenden Montag mit dem Antrag von Arcandor auf 650 Millionen Euro staatliche Bürgschaften aus dem Konjunkturpaket 2 der Bundesregierung befassen. Im Deutschlandradio Kultur räumte der Arcandor-Geschäftsführer Stefan Herzberg zwar ein, dass auch Managementfehler für die gegenwärtige Schieflage des Handels- und Reisekonzerns verantwortlich sind. Der Hauptgrund zu Herzberg sei jedoch in der Wirtschafts- und Finanzkrise zu suchen. Wir konnten im letzten Jahr noch unsere Probleme selber lösen, aber durch die Kapitalmarktkrise, die auch unsere finanzierenden Banken getroffen hat, sind wir jetzt nicht mehr in der Lage, das alleine zu machen. Unsere Banken haben uns ganz klar gesagt, sie brauchen eine Staatsbürgschaft. Eine privatwirtschaftliche Lösung hatte der Karstadt-Konkurrent Kaufhof bereits vor Wochen angeboten. Dessen Chef Lovro Mandak dazu im ZDF. Bei uns ist es so, dass wir als Metro-Gruppe eine privatwirtschaftliche Lösung angeboten haben, dass wir dazu stehen und zu jeder Zeit zu Gesprächen aufgeschlossen sind.